Let's pray. Lass uns beten. Dear Father, lieber Vater, thank you for this precious book of Revelation. Danke für dieses kostbare Buch der Offenbarung. And thank you that we can hear, we can learn so clearly about your plan. Und danke, dass wir daraus so klar über deinen Plan lernen können. For the future. Den Plan, den du hast für die Zukunft. Father, we thank you that you are in control. Danke, dass du alles unter Kontrolle hast, Vater. Father, we thank you that we don't need to be afraid because of our weaknesses. Vater, danke, dass wir keine Angst haben müssen wegen unserer Schwächen. Because you have overcome the world. Denn du hast die Welt überwunden. And your strength is made perfect in weakness. Und deine Kraft wird ja in unserer Schwachheit zur Vollkommenheit kommen. Bless this evening now. Und bitte segne diesen Abend. In Jesus' name, amen. In Jesu Namen. Today's subject is Revelation chapter 5. Das Thema heute Abend ist die Offenbarung Kapitel 5. And I would like just to repeat very briefly the outline. I'm sure Pastor Rob has done this, but I just want to remind. Ich möchte kurz uns die Gliederung in Erinnerung rufen. Also Pastor Rob hat das sicherlich schon getan, aber ich möchte es einfach nochmal zur Erinnerung geben. The outline of Revelation of the Book of Revelation is found in Revelation 1 verse 19. Also die Gliederung oder die Einteilung der Offenbarung lässt sich finden in Offenbarung 1 Vers 19. Where it is divided in three parts. Wo eine Unterteilung gemacht wird in drei Teile. The things which you have seen. Es wird gesprochen von den Dingen, die du gesehen hast. And this is in chapter 1. Also das ist der Johannes und das ist in Kapitel 1. The things which are. Die Dinge, die sind. This is chapters 2 to 3. Das Kapitel 2 und 3. And things which shall be hereafter. Und die Dinge, die danach geschehen sollen. And this is chapters 4 to 22. Findet sich in Kapitel 4 bis Kapitel 22. And most scholars agree that chapters 4 to 22 is yet future. Und die meisten Schriftgelehrten stimmen darin überein, dass Kapitel 4 bis Kapitel 22 noch zukünftig ist. Because if you try to interpret it otherwise, you run into many contradictions. Denn wenn man es auf einer anderen Weise versucht zu interpretieren, kann es sein, dass man auf sehr viele Widersprüche einfach läuft. So 4 to 22 is yet future. Also sagen wir, dass Kapitel 4 bis 22 noch Zukunft ist. And the introduction of this third part is in the is in chapters 4. Und die Einleitung zu diesem dritten Teil findet sich in Kapitel 4. Which Pastor Rob has taught you last Wednesday. Das hat ja auch Pastor Rob letzten Mittwoch so gelehrt. Where you have these four scenes, the heavenly door. Da gibt es vier Szenen, die himmlische Tür. The heavenly throne. Der himmlische Thron, the 24 elders, die 24 Ältesten and the four living creatures. Und die vier lebendigen Wesen. And now comes the fifth scene in the chapter 5. Und nun sehen wir das fünfte Bild, die fünfte Szene in Kapitel 5. The seventh sealed scroll. Das ist dieses Buch mit den Sieben Siegel. And this simply, chapters 4 and 5 are simply the introduction of what is following in chapters 6 to 19 actually. Und die Kapitel 4 und 5 sind eigentlich eine Einleitung in das, was dann in Kapitel 6 bis 19 folgen wird. Whereas in you find the seven seals. Und in den Kapiteln 6 bis 19 finden sich dann diese sechs Siegel. And the last seal opens up into the seven trumpets. Und dann das letzte Siegel, das siebte Siegel, das öffnet sich dann in die sieben Posaunen. And the last trumpet opens into the seven vials, the zornschalen. Die siebte Posaune öffnet sich dann in die sieben Zornschalen. All in all, these are 19 judgments. Alles zusammengenommen ergehen also 19 Gerichte. Which go right into Revelation chapter 19, therefore easy to remember. Die dann übergehen in Kapitel 19, sodass man sich das leicht merken kann. 19 Gerichte und dann geht's weiter mit Kapitel 19. And in chapter 20 you have the great white throne judgment and the millennium reign. 20 findet sich dann das weiße Throngericht und dann auch das tausendjährige, der Beginn des tausendjährigen Reiches, and des Millenniums. Revelation 21, this is the new heaven and the new earth, 21 and 22. Und dann Offenbarung Kapitel 21 und dann 22 praktisch, der neue Himmel und die neue Erde. And let's read into this chapter, let's say, steigen wir ein in dem Kapitel, until verse 9. Und lesen wir Kapitel 5 von 1 bis 9. And I saw in the right hand on him that sat on the throne a book written within and on the backside, sealed with seven seals. Und ich sah in der rechten dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch innen und auf der Rückseite beschrieben mit sieben Siegeln. And I saw a strong angel proclaiming with a loud voice. Und ich sah einen starken Engel, der mit lauter Stimme ausrief: Who is worthy to open the book and to loose the seals thereof? Wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen? And no man in heaven nor in earth, neither under the earth, was able to open the book, neither to look thereon. Und niemand in dem Himmel, auch nicht auf der Erde, auch nicht unter der Erde, konnte das Buch öffnen, noch es anblicken. And this is now the Apostle John speaking. Und da spricht der Apostel Johannes. And I wept much, because no man was found worthy to open and to read the book, neither to look thereon. Jetzt spricht der Apostel Johannes. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch zu öffnen, noch es anzublicken. And one of the elders said unto me, weep not. Und einer der Ältesten spricht zu mir, weine nicht. Behold, the Lion of the tribe of Judah, the root of David, has prevailed to open the book and to loose the seven seals. Siehe, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, um das Buch und seine sieben Siegel zu öffnen. And now, and I beheld. Und nun sah ich. And lo, in the midst of the throne and of the four beasts. Inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen. And in the midst of the elders. Und inmitten der Ältesten stood a lion. Ein stand ein nein, no, it doesn't say stood a lion. It doesn't say. It stand says, ein Löwe. No, it doesn't say that. It says stood a lamb. Nein, da stand nicht ein Löwe, ein Lamm. As it had been slain. Ein Lamm sei stehen wie geschlachtet. Having seven horns. Das sieben Hörner. And seven eyes. Und sieben Augen hatte. Which are the seven spirits of God sent forth into all the earth. Die sind die sieben Geister Gottes ausgesandt über die ganze Erde. Here this is a great surprise in verse 6 is a really great surprise effect, because now what do you expect? You expect somebody powerful who has muscles, has a big sword, has a key, has 50 keys at his hands or somebody like that. Yeah, you imagine somebody or somebody. Hier kommt like eigentlich eine wunderbare Überraschung, denn eigentlich würde man da also an dieser Stelle irgendjemanden erwarten, der irgendwie sehr mächtig ausschaut, vielleicht muskulös oder mit vielen Schlüsseln, der irgendwie besondere Macht ausstrahlt. But here is the switch. Here is a total shift. It is actually the whole attention is now pointed to the Lamb of God. Ja, plötzlich findet da ein Wechsel statt und die ganze Aufmerksamkeit wird auf das Lamm Gottes gelenkt. And I said something very, was reading on one commentary, I thought it was very, very moving when I was reading this remark. Und ich habe einen Kommentar gelesen und er hat sehr bewegend geschrieben, als er das bemerkte. The power in this meek little lamp makes all of heaven drop to its knees. Diese Kraft, die von diesem Lamm ausgeht, lässt den ganzen Himmel auf die Knie fallen. The Lamb of God is more powerful than all the forces of evil the world can muster. Die Kraft des Lammes ist mächtiger als alle Mächte oder Kräfte der Welt zusammengezählt. Here again we are forced to have a paradigm shift. Und auch hier sind wir eigentlich gezwungen, einen Paradigmenwechsel vorzunehmen. It is the Lamb of God which nothing can closer represent God's character in God's heart. Das Lamm Gottes. Es gibt eigentlich nichts, was näher dem Herzen Gottes steht oder seinen Charakter besser repräsentiert. This is what overcomes the world. Das ist das, was die Welt überwunden hat und überwindet. This is exactly the reverse logic. Und das ist genau diese scheinbar verkehrte oder umgekehrte Logik. Today I was meditating on Zechariah 4:6, where it said. Heute habe ich nachgesinnt oder gedacht über Zechariah Kapitel 4, Vers 6. Not by might, not by power, but by my spirit. Nicht durch Macht, nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, sagt der Herr. That God's power is so, we have to train ourselves every day afresh that God, to reimagine God's power is what it really is. Und wir müssen uns eigentlich jeden Tag wieder vor Augen halten und uns darin auch üben, um wirklich zu verstehen und zu verinnerlichen, worin Gottes Macht eigentlich besteht. Like Judas was so disappointed that he didn't see the power that he was expecting. Judas war so enttäuscht darüber, dass er nicht eine Manifestation der Macht gesehen hat, die er erwartet hatte. That he even was betraying our Lord. Er ging darin sogar so weit, dass er den Herrn dann verraten hat. But in our life, that can happen very easy too, that we go through the day or through the week with little betrayals of the Lord. Und das kann uns eigentlich genauso passieren, dass wir durch den Tag oder durch die Woche gehen und genauso eigentlich im Kleinen und in den Details einen Verrat an dem Herrn üben. Because we expect him in another way. Weil wir ihn ja auf eine andere Art und Weise erwarten. We expect him in outward victory. Wir erwarten ihn in einem äußerlichen Sieg. In outward strength. In einer äußeren Stärke. And a good illustration is you could not with all with the hardest tool that you could find, you couldn't break open the surface of a concrete. Also ein Beispiel, mit den härtesten Werkzeugen oder schwersten Werkzeugen, die wir hatten, waren wir nicht in der Lage, den Beton irgendwie aufzubrechen. But it happens often on highways that water, that cracks in the highways are filling with water. Aber man kann auf Autobahnen sehen, dass da kleine Risse auf der Autobahn, die sich mit Wasser füllen. And then when this water is freezing, dass sie dann, wenn sie das Wasser friert, then very silently, without any explosion or anything audible to hear, das so ganz leise vor sich geht und ohne irgendwelche Explosion oder irgendwelches großes Krach oder Geräusch, as the water freezes, the highway can be severely damaged. Es geschieht, dass während das Wasser zu Eis wird, diese Autobahn, also dieser Belag, also ganz stark zerstört werden kann. And said, Lord Jesus is also making another illustration, likening his kingdom and his life in us as yeast. Und der Herr hat auch ein Bild dafür für unser Leben, und zwar ist es der Sauerteig oder der Germ. So this is and also in Isaiah 55:8-9 we are reminded. In Jesaja 55 Vers 8 und 9 werden wir auch daran erinnert. That my thoughts are higher than your thoughts. Meine Gedanken sind höher als eure Gedanken. As the heaven is higher than as I'm higher than the heavens, as the heaven is higher above you, so my thoughts are also higher. So wie die Himmel höher sind als die Erde, so sind meine Gedanken höher als eure Gedanken. And there is so much hope. Und wir können darin so viel Hoffnung schöpfen. We have certainly heard how the Apostle Paul, how Jesus was telling the Apostle Paul that my strength is perfected in weakness. Und wir haben natürlich schon gehört, wie Jesus dem Apostel Paulus sagt, meine Kraft kommt in deiner Schwäche zur Vollkommenheit, and, zur Vollendung. In Hebrews 2:8 we read, for example, it doesn't look like that everything is under his feet yet. It doesn't look at all like that. In Hebräer Kapitel 2, Vers 8, es scheint noch nicht so auszuschauen, als wenn alles unter seine Füße geworfen wäre. But it is. Aber es ist bereits so. But Satan is given some free room. Satan wird ein gewisser Freiraum eingeräumt. But only to the extent that he is furthering the plan of God, actually. Aber nur zu dem Maße, wie er den Plan Gottes damit fördert. Because he disturbs our life. Er stört unser Leben. Until he drives us to our knee, actually he drives us to the knee, to our knees. Bis er uns damit eigentlich auf die Knie treibt. And there we are. Und da befinden wir uns dann auf den Knien. And then we stand up out of the fire. Und dann stehen wir wieder auf aus dem Feuer. And not one hair is burned. Aber nicht ein Haar ist versenkt. And not our skin doesn't smell like it has got burned. Und unsere Haut, sie riecht nicht so, als wenn sie versenkt wäre. Until we enter into the next trial. Bis dann hineingeht in die nächste Prüfung. And yes, as I said, the Lamb of God is more powerful than all the forces of evil the world can master. Also die Kraft des Lammes, die Macht, ist größer als alle Kräfte der Welt, die sich zusammentun in könnten. In 1. Corinthians 1:25 we are also reminded. Im 1. Korinther 1, Vers 25 werden wir actually, auch daran erinnert. You look at yourselves. Not many mighty are called. Not many noble are called. Schaut euch doch an, wenn ihr euch selbst betrachtet. Nicht viele Noble, nicht viele also hervorragend im Ansehen sind berufen. Then the Apostle Paul, as he was writing to the Corinthians, now he's using divine sarcasm. Und nun, als der Paulus eben an die Korinther schreibt, verwendet er eigentlich einen göttlichen Sarkasmus. He says, the foolishness of God is wiser than man. Und er spricht zu uns und sagt, die Torheit Gottes, sie ist weiser als die der Menschen. Of course, God is not foolish, but natürlich ist Gott nicht töricht. But it says, okay, what you consider to be foolish, this is still wiser than man. Aber er sagt einfach nur, was ihr als töricht ansieht, ist allemal weiser als die Weisheit der Menschen. And the weakness of God, und das, was ihr als Schwäche Gottes anseht, is still stronger than man. Ist noch weit stärker als die Stärke oder die Weisheit der Menschen. And there is also there is not only hope found in God's weakness. Aber es ist nicht nur Hoffnung zu finden in der Anführungszeichen Schwäche Gottes. But it says also that Our strength is found in our weakness as well. Aber es heißt eben auch über uns, dass unsere dass die Stärke eigentlich in unserer Schwäche zur Vollendung kommt. And how often would we think in our hearts we could serve God so much better if we wouldn't have this weakness? Also wie oft denken wir uns, wir könnten doch Gott viel besser dienen, wenn wir nicht diese Schwäche hätten? And and then also we have there are four different kinds of situations that we can actually be in. Es gibt vier verschiedene Arten von Situationen, in die wir uns wiederfinden können. And besides them there is no other possibility. Und außerhalb dieser vier Möglichkeiten gibt es eigentlich keine Möglichkeiten. Pastor Rob has mentioned it often. Und Pastor Rob hat sie bereits oftmals erwähnt. It is joyful obedience. Entweder finden wir uns wieder in einem fröhlichen Gehorsam. But what could happen to us also is, aber was auch passieren kann, ist, it is an unjoyful disobedience. Dass wir stattdessen ein der unfröhlichen, nicht freudigen Gehorsam haben. The things that I don't want to do, I do. Und dann gibt es auch die Möglichkeit, die Dinge, die ich nicht tun will, die tue ich. This is in stark contrast to joyful disobedience. Und das ist dann im starken Kontrast zu dem freudigen Ungehorsam. Because joyful disobedience doesn't give any care, and it's just going along. Der freudige Ungehorsam, den kümmert sich überhaupt nicht, der lässt es einfach laufen. And it goes right along also with the fourth combination, which is. Und das läuft auch zusammen mit der vierten Kombination. Joyless obedience. Die obedience without freudlose, joy. Der freudlose Gehorsam, also ein Gehorsam, der aber keine Freude ausdrückt. A pharisaic obedience. Eine Gehorsam wie die Pharisäer. Just for the sake of own advantage. Eigentlich nur um des eigenen Vorteils oder des eigenen Ansehens willen. Obedience not done out of faith. Ein Gehorsam, der nicht aus dem Glauben heraus entsteht. But out of the four, two apply to us. Two, and these two are we can be trapped in joyless or in unjoyful disobedience. This can happen that we do the things we don't want to do. Aber das kann uns passieren, so dass wir da hineingezogen werden, dass wir Dinge tun, die wir eigentlich nicht tun wollen. And this is, I grab hold on a great promise in this situation. Und ich halte fest an einer großen Verheißung in dieser Situation. Blessed are they that mourn, well, that, then they will be comforted. Gesegnet sind die, die klagen, denn sie werden getröstet werden. The anguish, the guilt, the pain, the temptation that is going on every day, and the groaning that is inside. God is in uns drinnen, dieser anguish, dieser Zorn, dieser Verzweiflung, diese Schuldgefühle, die jeden Tag sich irgendwie abspielen in uns. The things that we want to do, we don't do. Die Dinge, die wir tun wollen, aber nicht tun. But the things that we don't want to do, we do. Und das geschieht, dass wir die Dinge, die wir nicht tun wollen, dass wir sie trotzdem tun. And there is such a great hope that we can rest assured that it is that Jesus Christ is in control. Aber wir haben so einen Frieden oder eine Rast darin, dass Jesus Christus doch eigentlich die Kontrolle hat. And only this hope, this rest will release us out of this power of sin and death. Und nur diese Ruhe, die wir darin finden, wird uns freisetzen von dieser Macht der Sünde und des Todes. In experience, because in position die wir we are already, in position da erleben können in unserer täglichen Erfahrung, weil der Stellung nach sind wir ja vollkommen. So, now we go to the second part, which there is also another message that I have found there. Und kommen wir zum zweiten Teil dieser Schriftstelle. Ich habe darin auch eine Botschaft gefunden. And let's read on from 7 to 10 now. Lesen wir nun von Vers 7 bis Vers 10. And he came and took the book out of the right hand of him that sat upon the throne. Und es kam, also das Lamm, es kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. And when he had taken the book, the four beasts and 24 elders fell down before the lamb, having every one of them harps and golden vials full of odors, which are the prayers of saints. Und als es das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Und sie hatten an jeder eine Harfe und ein goldenes und goldene Schalen voller Räucherwerk. And they sang a new song saying, das sind die Gebete der Heiligen. Und sie singen ein neues Lied und sagen, you are worthy to take the book, du bist würdig, das Buch zu nehmen and to open the seals thereof, und seine Siegel zu öffnen. For you are slain, denn du bist geschlachtet worden and have redeemed us to God by the blood out of every kindred, tongue, people and nation. Und hast durch dein Blut für Gott erkauft, aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation. And have made us unto our God kings and priests. Und hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht. And we shall reign on the earth. Und sie werden über die Erde herrschen. This is repeated from Revelation 1:6, where it is also stated that he made us kings and priests. Und das ist eine Wiederholung von Offenbarung Kapitel 1, Vers 6, wo es auch heißt, dass er uns zu einem königlichen Priestertum gemacht and hat. Only the Lamb of God, und nur das Lamm Gottes, das ja so einen grausamen Tod für uns gestorben ist, and in his omniscience, who know, and he is the only one who knows the motives of every person, of every heart. Und er in seiner Allwissenheit ist er der Einzige, der unsere Motive auch erkennen kann, die wir im Herzen tragen. He is the only one that judges correctly. Und er ist der Einzige, der Dinge richtig und korrekt beurteilen kann. And this, and because of what he has done. Und wegen dem, was er getan hat. He is the only one who has the authority. Ist er der Einzige, der diese Autorität dazu hat, to open the seals of this scroll, die Siegel dieser Schriftrollen zu öffnen, which will commence the greatest judgments that this earth has ever experienced, die die größten Gerichte einleitet, die Erde je erlebt hat. And he has by dying for us on the cross, indem er für uns am Kreuz gestorben ist, he has repurchased the right to this earth. Hat er das Recht an der Erde wieder zurückgekauft. Which man has lost to Satan in the garden. Das ja der Mensch an Satan verloren hat im Garten Eden. In Genesis chapter 3, man has lost dominion over the earth. Wir können das sehen in 1. Buch Mose Kapitel 3, wie der Mensch seine Herrschaft über die Erde verloren hat. Now, and by dying for us in our place, aber indem er an unserer Stelle gestorben ist, he has repurchased for us dominion over the earth. Hat er für uns die Herrschaft über die Erde zurückerkauft. And actually restores us to a higher state than we ever even have been in the Garden of Eden. Und diese Wiederherstellung geht sogar dahin, dass wir in eine viel höhere Position gestellt werden, als wir sie im Garten Eden gehabt and hätten. Because man has lost his dominion over the earth, weil damals der Mensch seine Herrschaft über die Erde verloren hatte. As we read in 1 John 5:19. Und wir können jetzt auch lesen im 1. Johannes Kapitel 5 Vers 19. The whole world lies in wickedness. So liegt die ganze Welt im Argen oder im Bösen. And there is that, and we are accused day and night before God. Und wir werden Tag und Nacht vor Gott angeklagt. And he is the prince of the power of the air. Denn er, das heißt Satan, ist ja der Fürst der Macht der Lüfte. And he is now the god of this world. Und er ist Gott dieser Welt. And in Romans 5 it says, because of one man's disobedience, death reigned. Und in Römer 5 heißt es ja, wegen des Ungehorsams des einen Menschen herrscht der Tod. And when death reigns, you can also be assured that the prince of death, which is Satan, is also reigning. Und man kann auch sagen und sicher sein, dass wenn der Tod regiert, dass auch der Fürst des Todes herrscht. And now the Prince of Life, who is reigning in our hearts. Nun ist es aber so, dass der Fürst des Lebens in unserem Herzen herrscht. The kingdom of God doesn't come with observation; it starts within. This is what we are told in Luke, in the Gospel of Luke. Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte, sondern es erscheint von innen. It is like the water that fills the cracks in the concrete. Es ist wie das Wasser, was da diese Spalte auffüllt in der Betonoberfläche der Straße. That helps us to break out of habits that hold us underneath as concrete would hold us. Es ist diese Kraft, die praktisch uns durchbrechen lässt durch den Beton, der uns irgendwie niederhält in unseren Gewohnheiten. Without explosion. Und es geschieht ganz einfach, ohne irgendwelche Explosionen. Without noise. Ohne große Geräusche. And helps us to break through the patterns of anxiety. Aber doch ist es so, dass wir durch diese Angewohnheit und Verhaltensmuster der Ängstlichkeit zum Beispiel durchbrechen. Bitterness. Oder durch diese Verhaltensmuster der Bitterkeit. I can testify, the older they get, the greater the temptation becomes to get bitter. Und ich kann das einfach bezeugen, je älter man wird, umso größer wird die Versuchung, da verbittert zu werden. The more you will experience God's miraculous power to break this bitterness also. Aber umso mehr kannst du auch Gottes wunderbare Kraft erleben, wie sie durchbricht, um einfach diese Verbitterung zu überwinden. So, and this life that is reigning now within us, this life will one day visibly be manifested on this earth again, as it used to be. Und dieses Leben, was jetzt praktisch in uns bereits ist, das wird sich einmal auch eines Tages offen, sichtbar auf der Erde manifestieren. This society that we live in and calls itself free. Diese Gesellschaft, in der wir leben, die sich selbst als frei bezeichnet, It is living in great, great darkness. Lebt eigentlich in einer ganz, ganz großen Finsternis. Even though it may be offensive, but In a sense, it is not better than in Iraq. To live here is not much better than to live in Iraq. Es mag jemand daran Anstoß nehmen an diese Aussage, aber in einer gewissen Weise ist es eigentlich hier nicht besser zu leben als im Irak. I want to state this carefully. I don't want to simply draw a line of hostility against the world. Also ich möchte das vorsichtig hier ausdrücken. Ich möchte nicht einfach eine Markierung der Feindschaft gegenüber der Welt hier anbringen. Practically, when sometimes we get trouble at work, sometimes it's our fault that we have end up in trouble at work. It could be really our fault. Und so möchte ich einfach dazu sagen, und zum Beispiel wenn wir Schwierigkeiten haben am Arbeitsplatz, dass es oftmals eigentlich bei uns selbst zu suchen ist, dass bei uns eigentlich die Schwierigkeiten liegen. And we should not try to shy away from a worldly job. Und wir sollten uns da jetzt nicht einschüchtern lassen oder verschüchtern lassen, weg von einem Arbeitsplatz an der Welt, if in God der Welt. Calls us there, if God calls us there, wenn uns Gott dazu berufen because hat. It is such a great opportunity for God to work in us, to work in us. Weil ja dieser Arbeitsplatz in der Welt so eine Gelegenheit ist für Gott, dass er in uns etwas hineinarbeiten kann. To take out our the phoniness out of our hearts. Dass er dieses Pseudo oder dieses Vorspielen aus unserem Herzen herausnimmt. The greatest fear that I have in Romans 2:24 it says that the world is blaspheming God because of bad examples in Christians and in Jews. Die größte Furcht, die ich habe, ist eigentlich die, dass die Welt eben Gott verlästert, weil sie so schlechte Vorbilder in den Christen findet. I'm just trying to balancing this out, but nevertheless, we don't want to be hypocritical in this world and be only persecuted because we are hypocrites. Und ich möchte das einfach nur in ein Gleichgewicht bringen. Es soll nicht so sein, dass wir von der Welt verfolgt werden dafür, dass wir einfach nur Heuchler sind. But this world is not an easy place to live. Aber diese Welt, es ist kein einfacher Ort, um auf ihr zu leben. Every billboard, every commercial, you are totally pressed, you are totally bombarded. Werbeplakate, die Werbung, was ich weiß im Fernsehen, man wird permanent von verschiedenen Reizen halt bombardiert. With wrong values, with perverted values. Und mit verkehrten Werten, die einfach pervertiert sind. And nobody is taking it to heart. Und niemand nimmt diese Sache zu Herzen. Nobody would think, hey, 1.5 million people see a very perverted commercial. Nobody is saying, hi, why can't we stop that? Nobody is doing that. Yeah? Vielleicht 1.5 Millionen Leute sehen eine bestimmte Werbung, die einfach pervers ist, und niemand schickt sich an zu sagen, kleinen Moment, das müssen wir doch Einhalt gebieten, wir müssen doch stoppen. And this is just one example I could think of. Und das ist einfach nur ein Beispiel, das ich jetzt so direkt denken kann. And it is life can be really the best word I could come up with in German is Spießrutenlauf. Und das Leben ist so wie ein Spießrutenlauf. Yeah, it's just like very nice. It's just draining, it's agonizing, it's taking energy out of it takes life energy, it's sapping life's energy out of you all the time. Saugt einfach förmlich die Energie aus uns heraus. And to use this American slang word, it really sucks. It sucks your energy out. Yeah? Es saugt einfach das Leben raus. Yeah. Every day you are confronted with subverted values. Also jeden Tag wird man da konfrontiert mit pervertierten Werten. And yet the world is a place where God is exercising us and training us. Und doch ist die Welt ein Ort, wo Gott uns einfach üben und trainieren lässt. And teaching us discipline. Und uns auch Disziplin lehrt. I think this is the balance of it all. Und ich glaube, darin finden wir dann auch das Gleichgewicht. And the Lord Jesus has purchased the right to experientially, not only in position, experientially exercise his power on earth by dying for us on the cross. Hat das Recht für uns erkauft, dass wir das nicht nur der Stellung nach einnehmen können, sondern dass wir es auch im Erleben nach einnehmen, diese Herrschaft. And this is now let's continue 11 through 14 to read 11 und to 14. Lesen wir weiter Kapitel 5 Vers 11 bis 14. And I beheld and I heard the voice of many angels round about the throne and the beast and the elders. Und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel rings um den Thron her, um die lebendigen Wesen und die Ältesten, und ihre Zahl war Zehntausende mal Zehntausende und Tausende mal Tausende. And then, yes, exactly. And the number of them was 10,000 times 10,000 and thousands of thousands. Mm-hmm. Saying with a loud voice, worthy is the Lamb that was slain to receive power and riches, wisdom, strength, honor, glory and blessing. Die mit lauter Stimme sprachen, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis. And notice there are seven things. Seven is always the number of perfection. I just noticed power, riches, wisdom, strength, honor, glory and blessing. Seven und things. Habt ihr das mitbekommen? Da sind sieben Dinge genannt und sieben ist ja die Zahl der Vollkommenheit. Es ist genannt Macht, Reichtum, Weisheit, Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis. Also sieben Dinge. And in verse 13, and every creature which is in heaven and on earth and under the earth and such as are in the sea and all that are in them heard I saying, blessing and honor and glory and power be unto him that sits on the throne and unto the Lamb forever and ever. Vers 13, und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, den Lobpreis und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. And the four beasts said, Amen. Und die vier lebendigen Wesen sprachen, Amen. And the 24 elders fell down and worshipped him that lives forever and ever. Und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Yes, and I can join this worship tonight because by his power and might I'm sitting here. Und ich kann da einstimmen, diese Anbetung, denn durch seine Kraft und durch seine Befähigung sitze ich hier. For no other reason. Aus keinem anderen Grund. He alone deserves this honor. Er allein verdient diese Ehre. Yes. And in him we can rest assured. Und in ihm können wir einfach sicher ruhen. In Romans 8:22, you know, it is so beautiful. Also in chapters 4, you can see how all of creation universally is joining in worshiping the Lamb of God. Und auch im Kapitel 4 können wir das sehen, wie eigentlich die ganze Schöpfung da mit einstimmt in diese Anbetung Gottes. Just to picture this. Und with das einfach vorzustellen. With all the video animation that is at hand, with all the technology that we have, that would be easy to probably show. But in every creature which is in heaven and on the earth and under the earth, and it's just imagine. Also mit den Möglichkeiten der Videoanimation könnte man das vielleicht so darstellen, dass einfach jedes Geschöpf im Himmel, auf der Erde, unter der Erde, da einfach in diese Anbetung einstimmt. So in Romans 8:22 we read that that all of creation groans and in pain. Because it is in bondage to the sin of man. In Römer 8:22 da können wir sehen, dass geschrieben steht, dass die ganze Schöpfung praktisch mit Seufzen auf die Erlösung wartet. And the Apostle Paul noticed that. Und der Apostel Paulus hat das auch so bemerkt. Almost 2000 years before the Club of Rome discovered environment pollution. Bevor der 2000 Jahre bevor der Club of Rome da als erstes die Umweltverschmutzung da wirklich angeprangert hat im großen Stil. All of creation is in bondage. Die ganze Schöpfung liegt unter der Knechtschaft. When you see, by and large, life in the city is not really pleasurable. Wenn man zum Beispiel das einfach nur betrachtet, das Leben in der Stadt ist eigentlich im Großen und Ganzen nicht wirklich ein Vergnügen. Actually, city life is something. It's almost a fortification from God, the way I see it. Actually. Was war das nochmal? Es ist eine Verschanzung. Die Leute verschanzen sich in Städten. Also man hat das Gefühl. Ja. You have the feeling. Du hast das Gefühl, dass sich die Menschen in diesen großen Städten eigentlich vor Gott verschanzen irgendwie. You just have the sense that people in cities they fortify themselves against God. God. Yeah, and I notice when even if there's only one block of green grass somewhere, I feel I can breathe even for a little bit deeper than Und wenn ich nur irgendwie ein Stück Gras entdecken kann, dann ist es so, als wenn ich einfach tiefer durchatmen kann. But this is just simply a reflection of the state of man. Aber es ist einfach nur eine Widerspiegelung des Zustandes des Menschen. And then, of course, beyond that is just the mortality. That is beyond what man can actually do. All the evil that man can do to creation, the mortality. Und all das Böse, was der Mensch der Schöpfung antun kann und dann auch ihre Vergänglichkeit, in the aging process, all this will be reversed. Und auch der Alterungsprozess zum Beispiel, all diese Dinge, Folge des Sündenfalls, sie werden umgekehrt werden. And also I was reading a very good footnote in Zechariah one day that I remember unto this day. Und ich habe einmal eine kleine Fußnotiz oder Fußnote gelesen zu Zechariah, describing the millennial conditions, wo in Zechariah halt die Zustände im tausendjährigen Reich beschrieben werden. He says like this, und er sagt, it is unconceivable, unimaginable. Es ist einfach unvorstellbar. Unvorstellbar. Ja. What height of intellectual heights people will reach? When Satan is removed from the scene. Zu was unfassbaren intellektuellen Höhen der Mensch sich aufschwingen kann, wenn einfach Satan von der Szene weg ist. In Art, Literature, in Worship, in Politik, in everything. In allen Bereichen des Lebens, in der Kunst, in der Kultur, in der Politik, in jedem Lebensbereich. And of course we believe, as Pastor Rob, I certainly believe, has many times mentioned, we believe in the literal interpretation of the Book of Revelation. Und natürlich als Grundlage für unsere Interpretation haben wir die buchstäbliche Interpretation der Offenbarung. Natürlich erkennen wir auch Symbole praktisch an, aber grundlegend zunächst erstmal buchstäblich interpretiert. That there will be a literal 1,000-year period. Und so entnehmen wir auch der Offenbarung, dass dieses tausendjährige Reich eben ungefähr 1,000 Jahre sein wird. Okay. Okay, let's pray. Lass uns beten. Dear Father in heaven. Lieber Vater im Himmel. Dear Jesus. Lieber Jesus. Thank you again for this book of Revelation. Wir danken dir wieder einmal für das Buch der Offenbarung. Father, we claim this blessing that you have promised us to everyone that reads it. Vater, wir beanspruchen diesen Segen, den du versprochen hast, für jeden, der das liest bzw. hört. That we are not taken by surprise, that we will be prepared for the things that happen in the next years. Dass wir dann nicht überrascht werden, sondern dass wir vorbereitet sind auf die Dinge, die sich da in den nächsten Jahren oder in der Zukunft einstellen werden. Help us to rest assured in our weakness. Hilf uns, dass wir einfach sicher auch in unserer Schwäche ruhen. Help us to turn away from guilt and turn to you in our weakness. Unsere Schwäche ruhen und hilf uns, dass wir uns in unserer Schwäche einfach an dich wenden und an dir anhalten. Father, just pray for a special blessing for everybody here in this room tonight. Und ich bitte um einen besonderen Segen für jede einzelne Person, die hier in diesem Raum ist. For every person who is hearing this on the internet also. Für die Person, die hier ist, aber auch für die, die am Internet zuhören. Father, that they are not discouraged by the weakness of their own hearts. Vater, dass sie nicht entmutigt sind durch die Schwäche ihres eigenen Herzens. But that they rest in the strength of the Lamb of God. Und dass sie vielmehr einfach in der Stärke des Lammes Gottes ruhen. Which in this chapter is shown is the greatest power that has ever existed in the universe. Und so wie es uns ja auch hier gezeigt wird in diesem Kapitel, dass es eigentlich die größte Macht im ganzen Universum ausübt. In Jesus' name, amen. Und wir danken dir in Jesu Namen. Amen.